lesson 101. Most children from very poor families and living in areas where schools are so far don't actually find it easy to go to the formal schools. Für die meisten Kinder aus sehr armen Familien ist es nicht einfach, eine normale Schule zu besuchen. Sie leben in Gebieten, wo Schulen schwer erreichbar sind. Radio Chikuni sendet deshalb für diese Kinder täglich 3 Stunden interaktive Radiolektionen. And follow the lessons on radio with the help of a mentor. Sie sitzen dann in ihrem Dorf und folgen dem Radiounterricht mit der Hilfe eines freiwilligen Lehrers, eines Mentors. So during the lessons we have subjects like maths. In den Lektionen haben wir Fächer wie Mathematik, Englisch, Sozialverhalten, Naturwissenschaften, die lokale Bantu-Sprache Tonga und Life Skills. Da geht es um das Verhalten im Alltag. I want to be a teacher. Schon als wir die Gründung einer Radiostation planten, bestand eines unserer Anliegen darin, Bildungsmöglichkeiten für alle im Kirchenkreis von Chikuni zu schaffen. Für jedes Kind, jeden Erwachsenen. Unser Traum ist es, dass ab 2020 jeder in der Chikuni-Gemeinde zur Schule gehen kann. Ich höre Chikuni Radio nicht nur mit den Kindern während des Unterrichts. Es ist ein Gemeinderadio, ein Bürgerradio. Chikuni Radio in Sambia. Hörfunk unter Moringa-Baum. Ein Feature von Babette Michel. Zwischen der Hauptstadt Lusaka und den berühmten Victoria-Wasserfällen in der Südprovinz von Sambia liegt Chikuni. 1905 gründeten die Jesuiten hier eine Missionsstation. Inzwischen ist um den alten Kirchturm ein ganzes Dorf entstanden, fast eine kleine Stadt. Es ist Trockenzeit. Der Schotterweg auf den letzten Kilometern vor dem Ortseingang ist staubig und voller Schlaglöcher. Links und rechts des Weges stehen Schulen, Kirchen, flache Wohnhäuser, Höfe, Feuerstellen, Maisspeicher und die Gebäude von Home-Based Care, einem Zentrum für HIV-Positive. Auf einem großen freien Gelände bauen etwa 20 junge Männer an einer Open-Air-Bühne. 100 Meter entfernt ragt ein kleiner Sendemast in den strahlend blauen Himmel. Er gehört zu Radio Chikuni, einer kleinen Radiostation, einem katholischen Missionarsender. Er sendet für die Community und gemeinsam mit der Community. Tag 1 bei Radio Chikuni, auch Chikuni Radio genannt oder Chikuni Community Radio Station. So you're welcome to Chikuni Community Radio Station. This is our reception area. Willkommen in der Chikuni Community Radio Station. Hier ist unser Empfangsbereich. Das ist unsere Radiosekretärin Yubrana. Und das ist Sydney, einer unserer Medienassistenten. Wir nennen sie Media Scholars. Sie arbeiten ehrenamtlich. Auf den Bildern da drüben sind einige Highlights eines unserer Tonga-Konzerte. Nur einmal hatten wir wegen finanzieller Engpässe kein Konzert. Aber seit dem Jahr 2000 veranstalten wir eigentlich jedes Jahr im Herbst das Tonga Music Festival. Es ist Teil unserer Bemühungen, die Tonga-Musik zu feiern, zu beleben und zu promoten. Es ist Teil unseres Traumes, dass wir als Radio Chikuni die Wiege der Tonga-Kultur sind und dabei helfen, sie der jüngeren Generation zu vermitteln. Wir können gerne reingehen, um mehr zu erfahren. Während alle anderen schon aufgeregt das kommende Festivalwochenende vorbereiten, hat Vanessa Mwemba Chimunya gerade Dienst in der Nachrichtenredaktion. Die Journalistin, eine junge, grazile Frau in Jeans und weißem T-Shirt, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, lächelt freundlich und nimmt sich zwischendurch sogar Zeit für einen Rundgang durch das ebenerdige Radiogebäude. Stolz und redegewandt erzählt sie von Radio Chikuni. So maybe we can start with the pictures before we go to the newsroom. So these pictures we have over here. Wir können mit den Fotos hier anfangen, bevor wir in den Newsroom gehen. Sie zeigen, was wir so machen. Neben den normalen Sendungen mit Nachrichten und Musik senden wir auch Unterrichtslektionen. Den interaktiven Radiounterricht. Für Kinder, die in sehr armen Regionen leben und wegen der Armut oder der großen Entfernungen keine normale Schule besuchen können. Für sie strahlen wir die Sendung Learning at Taonga Market aus. Über alle Details ihres Radios Radio Chikuni weiß Vanessa Mwemba Chimunya Bescheid. Sie streicht sich über ihre kunstvolle afrikanische Flechtfrisur und schaut mit strahlenden Augen auf das nächste Bild an der Fotowand. This is our tape and CD production. So hier ist zu sehen, wie wir Kassetten und CDs produzieren. Als Radiostation nehmen wir auch Alben für traditionelle Tonga-Bands auf. Nach dem großen Tonga Music Festival veröffentlichen wir meist eine DVD, um die Kosten eines solchen Events zu decken. We do release a DVD for sale, just to recover the cost of holding such a huge event. Ati gavero vero vanna wangu. Ati gavero vero vanna wangu. Gavero vero vanna wangu. Gavero vero vanna wangu. Gavero vero. Gavero vero kila mujaya. Gavero vero. Gavero vero vanna. Gavero vero mana wangu. Gavero vero. Gavero vero kila mujaya. Gavero vero. So, this is Chibueze Band, one of the many successful bands. Auf diesem Foto ist die Chibueze Band zu sehen. Eine der vielen erfolgreichen Bands, die bei uns gespielt haben. Sie haben klein angefangen. Inzwischen haben sie ihre eigenen Instrumente, werden gebucht und spielen überall. Das Tonga Festival war für sie eine gute Promotion. Welcome to our newsroom. Das ist unser kleiner Newsroom. Yeah, so this computer over there is the one we use to. Den Computer da drüben benutzen wir, um das Nachrichtenmanuskript zu schreiben. Wir senden 5-mal am Tag Nachrichten und außerdem täglich eine Sendung über Prominente und wichtige Leute. Und wir haben ein Programm, das Jundu Ajisi Jonsa heißt. Hier geht es um alle möglichen Neuigkeiten aus der Community. Jeder in den umliegenden Dörfern, der ein Thema hat, kann in der Sendung zu Wort kommen. Jundu wird einmal in der Woche am Freitagabend gesendet. Und hier sitzen wir dann, wenn wir alle Informationen beisammen haben, und tippen unsere Manuskripte sendefertig. We come and type our scripts after we've gathered information, get it ready for broadcasting. Hier in der Südprovinz von Sambia leben vor allem Tonga. Ihre Ethnie ist eine von über 70 in diesem südafrikanischen Land. Sie sprechen die gleichnamige Bantu-Sprache Tonga. 90% of the programs are in Tonga, 10% in English. 90% der Sendungen sind in Tonga, 10% auf Englisch. Check out the next room. Im nächsten Raum sitzt Audrey. Er bereitet eine Sendung für den Abend vor. Ein Programm mit sozialen Themen, vor allem rund um die Familie. No, I'm just editing a program which is coming tonight. Some kind of a social program. That's a recorded program. Das Programm wird vorproduziert. Und zwar hier, sagt Audrey. Die Aufnahmen erfolgen im Studio. Aber danach wird die Sendung an einem dieser drei Computer fertig gemacht. We have about three computers here. Basically, they're the ones that we do use for editing. Sure. Der Rundgang durch Radio Chikuni endet im Sendestudio. Vanessa Mwemba Chimunya setzt sich ans Mikrofon und legt sich ihr englisches Nachrichtenmanuskript zurecht. Wir bereiten die Nachrichten in Englisch vor. Um sie in unserer lokalen Sprache Tonga zu senden, schauen wir auf das englische Manuskript und übertragen es direkt ins Tonga. So machen wir das hier. Wir haben gar keine Zeit für ein Tonga-Manuskript. Wir haben immer nur ein englisches. An English script. Mit beeindruckender Sicherheit übersetzt Vanessa Mwemba Chimunya live, wie auf Knopfdruck, von einer Sprache in die andere. Imagani Mumulaga Iwajitonga Ati Valwe Anchimunya Vanessa Mwemba Imitwe Iatwambo Mumagani. Über den Sendemast von Radio Chikuni gelangen diese Tonga-Nachrichten jetzt im Umkreis von 60 Kilometern in die entlegensten Dörfer, Kleinstsiedlungen und Hütten der Region. dorthin, wo die Landbevölkerung weder Strom noch Fernsehen, Telefon oder Internet hat. Kommunikation, Information, Bildung, Aufklärung – das sind Schlüsselworte für den polnischen Jesuitenpfarrer Andrzej Leśniara. Im Haus direkt gegenüber dem Radiogebäude sucht er gerade nach einigen Kabeln für die Festivalbühne. Andrzej Leśniara is my name. I'm a Jesuit working in Chikuni Parish since 1994. Der grauhaarige, aber jugendlich wirkende Endvierziger blickt freundlich durch die Gläser seiner Brille. Father Andrew, wie er hier genannt wird, ist Geschäftsführer von Radio Chikuni. Zusammen mit seinem Kollegen Tadeusz Widerski, ebenfalls ein Jesuitenpfarrer aus Polen, hat er das Lokalradio im Jahr 2000 ins Leben gerufen. Nach allem, was die junge Journalistin uns beim Rundgang erzählt hat, geht es aber offensichtlich um mehr als die Verbreitung des christlichen Glaubens im Tongaland. If you look into the village life, you don't have newspapers. Wenn man sich das Dorfleben anschaut, dann findet man dort keine Zeitungen, Bibliotheken, nationales Radio oder Fernsehen. Die meisten Menschen hier können nicht herumreisen und bekommen deshalb nicht einmal mit, was in anderen Dörfern Gesprächsthema ist. Unser Radio bietet ihnen aber eine Plattform für Kommunikation. Another thing is that radio tries to, if you like, expand the horizon people have. Mit unseren Radiosendungen möchten wir den Horizont dieser Menschen erweitern, sie mit Informationen versorgen, die sie aufgrund des Fehlens anderer Medien nicht haben. Wir möchten sie mit unserem Programm in ihrer Entwicklung unterstützen. Wir möchten Institutionen wie dem Krankenhaus, dem Zentrum für HIV-positive Menschen, Home-Based Care und dem Lehrer-College helfen, ihre Projekte zu machen. And if you go into the village, you notice that, let's say, women, children, they have no voice. In den noch immer von Männern dominierten Dorfgemeinschaften hatten Frauen und Kinder bisher keine Stimme. Es war ihnen nicht erlaubt, sich zu äußern. Mit dem Radio aber haben Frauen und Kinder nun eine Plattform bekommen. Das klingt nach Fortschritt. Sowohl im Kontext von Tonga-Dorftradition als auch von katholischer Mission. Radio Chikuni scheint Tabus zu brechen. When we started here, 1994, everybody said, no, there is no such a thing as AIDS. 1994, als wir hier anfingen, hat jeder gesagt, AIDS gibt es hier nicht. Radio selbst war Tabu als Erfindung der Europäer. Aber mit Home-Based Care hatten wir einen Durchbruch. We had few breakthrough. From home-based care. I still remember Mrs. Nsofu from home-based care coming with this man. Ich erinnere mich noch, wie Mrs. Nsofu mit diesem Mann zu uns kam, der über HIV und AIDS sprechen wollte. Ich sagte dann, okay, wir werden einen Prozessor benutzen, um seine Stimme zu verändern, damit er nicht erkannt wird. Aber er meinte, nein, Vater, ich möchte, dass die Leute wissen, wer ich bin. Ich will Ihnen meinen Namen nennen und sagen, woher ich komme und Ihnen meine Geschichte erzählen. Bis dahin hatte noch niemand öffentlich über AIDS gesprochen. Inzwischen ist es normal zu sagen, ich bin HIV-positiv, ich brauche Hilfe. Das Tabu, das Stigma existiert fast nicht mehr. Und ich glaube, das ist das Ergebnis der Bemühungen von Home-Based Care und Radio Chikuni. I think clearly through the efforts of home-based care and the radio. Jindi no jisimizezo minji nchuba obaguluba hintu hilabulemu. Sogar einen Reminder-Jingle für HIV-Positive hat Radio Chikuni im Programm. Um 8 Uhr morgens und 8 Uhr abends erinnert er sie daran, ihre Medizin zu nehmen. Yeah, that's a simple spot, but it's just amazing. I mean, people don't have watches. Die Menschen haben ja keine Uhren und wissen deshalb nicht, wie spät es ist. Also haben wir gesagt, machen wir einen Spot, der sagt, nimm deine Medizin. Und das ist effektiv. Radio Chikuni vertritt auch die Interessen besonders verletzlicher Menschen. So heißt es in der Selbstauskunft des Senders. Was ist damit gemeint? Ist zum Beispiel sexueller Missbrauch ein Thema? Ja, das Thema sexueller Missbrauch gehört auf jeden Fall in unser Programm. For example, some sort of idea that if you sleep with your daughter, you will get rid of your HIV status. Es gab den Fall, dass jemand geglaubt hat, wenn er mit seiner Tochter schläft, dann ist er nicht mehr HIV-infiziert. Das ist wirklich passiert. Oder ein anderer hat gedacht, wenn er mit seiner Tochter schläft, wird er reich. Woher solche Ideen kommen, keine Ahnung. Aber es gibt sie. Wir bringen so etwas zur Sprache. Wir müssen auch zur Polizei gehen. Und einige haben in der Stadt Monze hohe Gefängnisstrafen bekommen. Aber auch die Musik spielt hier eine wichtige Rolle. Es werden Songs über dieses Thema geschrieben. Einen dieser Songs haben wir gespielt. Auch wenn kein Name genannt wurde, wusste doch jeder, um wen es ging. Und die Menschen denken sich dann, ich werde mich gut verhalten, sonst komme ich ins Radio. Let me behave well, otherwise I will be on the radio. Inzwischen kann man Radio Chikuni weltweit als Livestream online hören. Sendungen über Menschenrechte, über Gender, Kinder- und Jugendthemen, über Landwirtschaft und das Zusammenleben im Dorf, über Sport und Gesundheit. Und natürlich gibt es viel Musik, Musik der Tonga. When we started the radio station, we quickly realized that music is very important part of people's life. Bei der Gründung des Radios haben wir schnell erkannt, dass Musik im Leben der Menschen eine sehr wichtige Rolle spielt, vor allem auf dem Land. Sie drücken sich selbst mit Musik aus. Sie sprechen über das, was sie in ihrem Leben durchgemacht haben, und sie vermitteln den jungen Leuten Weisheit. Als wir mit den Sendungen begannen, merkten wir, dass es in den Dörfern viele Probleme gibt. Und wir dachten uns, dass Musik eine gute Plattform ist, um darüber zu reden und Lösungen zu finden. Besondere Empfehlung von Angie Leshniara, das Tonga-Kulturzentrum Mukansubo Kalinda, gleich um die Ecke. Hier laufen gerade die Vorbereitungen zum großen Tonga-Musikfestival von Radio Chikuni. My name is Yvonne Ndaba. Yvonne Ndaba trainiert einige der traditionellen Tänzer und Sängerinnen. Die sportliche Mit-50erin im schwarzen, eng anliegenden Jäckchen und grasgrüner Hose rückt sich die eckige Brille zurecht, die ihr beim Tanzen verrutscht ist. Yvonne ist Choreografin, Designerin, Radiomacherin und Musikforscherin in einer Person. Mukansubo Kalinda is an institute where we do research. Im Mukansubo Kalinda Institut erforschen wir die Tonga-Musik, berichtet Yvonne. Die Frauen und Mädchen führen die alten Traditionen auf und geben sie an die junge Generation weiter. Wir tanzen sie traditionell, so sagt die Künstlerin mit dem kurzen schwarzen Haar. Aber wir modernisieren auch, sodass die Message an vielen Orten verständlich wird, auch wenn jemand nicht Tonga spricht. Wenn meine Hosen und Schuhe schmutzig sind, dann mache ich es auch so. Ich nehme Wasser und Bürste und verändere sie damit. I'm wearing a dirty trousers or dirty shoes. What do? You just take water, you brush it so that it changes. Yvonne Ndaba hütet einen Schatz. In den Räumen von Mukansubo Kalinda lagern unzählige Kassetten mit Feldaufnahmen von Frank Wafer, einem alten irischen Musikwissenschaftler. 1946 war er als Jesuit ins Tonga-Land gekommen. Das Material stammt aus dem Jahr 1959. Frank Wafer hat die Musik der Tonga erforscht, um auf dieser Basis für die katholischen Gottesdienste in Chikuni neue Kirchenmusik zu komponieren. Aber auch aus einer ganz persönlichen Begeisterung heraus. Well, the thing that struck me most at the beginning was what they called Kuyabila. Vor allem Kuyabila habe ihn bei seinen Aufnahmen beeindruckt, erzählt der betagte Jesuit, dessen Stimme inzwischen schwach geworden ist. Kuyabila ist Musik, die von einer Person, Mann oder Frau, gesungen wird. Dabei geht es um wichtige Erfahrungen und Abschnitte im Leben dieser Menschen. Kuyabila war damals sehr verbreitet und jeder hatte sein individuelles Repertoire. Ndabola ndega samukambalaka zalame munundu wanaka paya bana bun Kuyabila-Sprechgesang heute. Meya Hansulwe, eine junge Lehrerin aus Monse, 35 Kilometer von Chikuni entfernt, singt über das spirituelle Erbe der Eltern. Tag 2 mit Radio Chikuni. Das Programm des lokalen Senders tönt aus dem Autoradio. Grasland, Kühe, vereinzelte Moringa-Bäume, kleine Siedlungen mit 3-4 Hütten, ein Mann mit Fahrrad, ein etwa 12-jähriger Junge auf einem Ochsenkarren, Frauen beim Maismahlen, Kinder mit Feuerholz auf dem Rücken. Eine Fahrt durch den Busch in das kleine Dorf Celo. Am Steuer sitzt Tadeusz Widerski. Vater Tadeusz hat selbst in den grasgedeckten Lehmhütten der einheimischen Tonga gelebt. Er spricht fließend Tonga und ist bei den Menschen sehr beliebt. Das Projekt der Radioschulen hat er mit ihnen gemeinsam ins Leben gerufen. Bildung durch Radio soll Menschen in entlegenen Gebieten Entwicklung und Fortschritt bringen. Ich glaube, jeder weiß, dass sich das Leben der Menschen, vor allem in den ländlichen Gebieten, ohne Bildung niemals ändern wird. Sie werden weiter ohne Perspektive sein und tun, was sie immer tun. Vor allem junge Mädchen werden ihr Dorf niemals verlassen können. Sie werden früh verheiratet sein, sich um Ehemann und Kinder kümmern, kochen, Wasser holen und sonst nichts. Wir können aber sehen, dass Bildung all diesen Menschen unglaubliche Möglichkeiten eröffnet und ihr ganzes Leben ändert. Einige der Kinder, die die Radioschule besucht haben, sind jetzt im College, manche sogar auf der Universität. Jetzt können sie für sich selbst entscheiden, was sie mit ihrem Leben anfangen. In Celo warten schon einige Jungen und Mädchen zwischen 8 und 15 Jahren. Well, they come 30 minutes before, just to reflect on the lesson that they did the previous day. Die Kinder kommen 30 Minuten vorher, um noch einmal die Lektion vom Vortag durchzugehen. Und sie bleiben nach der Lektion noch 30 Minuten da. Zusätzlich stellen wir mit Hilfe der Nichtregierungsorganisation World Vision jedem Kind, das kommt, Essen zur Verfügung. Durch das Essen, das sie hier bekommen, können sie sich besser konzentrieren. Die Frauen aus der Dorfgemeinschaft kochen, die Kinder essen und danach gehen sie in den Klassenraum. Am Eingang zum orangefarben gestrichenen einstöckigen Schulgebäude steht der Lehrer Crispin Simulimia Djembe im weiß-blau gestreiften Hemd mit gepflegtem Dreitagebart und kurzgeschorenem Haar. Gleich wird der interaktive Radiounterricht beginnen. Seit dem Jahr 2000 lernen die Kinder in Celo in der Radio School. Damals noch komplett im Freien. Wir haben die Kinder unter dem Baum unterrichtet. Denn zu der Zeit hatten wir noch kein Schulgebäude. Inzwischen aber ist dieses Haus gebaut worden. Etwa 15 Kinder haben in den Schulbänken Platz genommen. Einige barfuß, ein Junge hat eine offene Wunde am Fuß. Manche sind ein bisschen verlegen wegen der deutschen Besucher. Lehrer Crispin verteilt Bleistifte und Papier und wiederholt den Unterrichtsstoff vom Vortag. Er bittet einen Jungen an die Tafel. Durch die geöffneten Fenster hört man hin und wieder eine Ziege meckern. Vorn rechts auf dem Tisch steht ein kleiner blauer Radioapparat mit Kurbel. Die Antenne ragt nach oben. Der Unterricht per Radio kann beginnen. Schnell kommen noch zwei ältere Jungs in den Raum und ein etwa 8-jähriges Mädchen. Ready, children? 2 plus 7 equals... Yes, Lombe. 2 plus 7 equals 9. Yes, 2 plus 7 is 9. Next, 9 minus 7. Englisch, Mathematik, Geografie, sogenannte Life Skills, Sozialverhalten, Naturwissenschaften, Gesundheitserziehung. Umfassend ist der Radiounterricht, der in Lusaka vorbereitet und in diesem Teil des Landes von Radio Chikuni ausgestrahlt wird. Thank you, teacher and children, for your quick thinking. Please sit down. Actually, here we are very lucky because it's not only that the kids are just running in the classrooms, you know. Schön ist, dass die Kinder hier nicht nur im Klassenraum lernen, sondern auch außerhalb. Sie lernen dort etwas, was ihnen in der Zukunft helfen kann. Wir betreiben hier eine bewässerte Agroforstwirtschaft, wo die Kinder sich um einen Garten kümmern, in dem sie Gemüse anbauen und seltene Bäume pflanzen. Neben der Agroforstwirtschaft haben wir auch Trockenanlagen für Gemüse. Wir trocknen das Gemüse im Freien. Danach bringen wir es nach Chikuni. Dort wird es verkauft und das Geld fließt zurück in unsere Schule. Ich hoffe zusammen mit den Kindern, dass sie so zu einem höheren Lebensstandard gelangen. Ich glaube daran, dass all diese Kinder, die die Radioschulen besuchen, dadurch in Zukunft ein besseres Leben führen können. Daran glaubt auch Father Tadeusz. Dass die gesamte Community sich an Projekten wie den Radio Schools beteiligt, ist für ihn die beste Voraussetzung für Erfolg. We don't believe here in Chikuni that just sending money and just kind of saying, well, we have all the money, just take the money and do. Wir in Chikuni glauben, dass es auf lange Sicht nicht funktioniert, Kindern Geld zu schicken, nach dem Motto, wir haben das ganze Geld, nimm es. Das würde die Communities eher zerstören, als ihnen helfen. Alles, was wir in Chikuni tun, machen wir zusammen mit den Dorfgemeinschaften, die sich mit den Projekten identifizieren und sich einbringen. Mit ihnen gemeinsam suchen wir dann nach Geldgebern, die unsere Projekte als etwas sehen, das den Ärmsten zugutekommt. Ich weiß, dass sich in vielen Ländern die Leute beklagen und Gruppen wie uns auffordern, die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, zu bezahlen. Wir tun das nicht. Wir stellen die Leute nicht an. Sie sind Teil der Gemeinde und wir ermöglichen ihnen den Zugang zu Materialien und Ressourcen, um die Projekte zu realisieren. Während die Kinder lernen, haben sich die Eltern draußen im Halbkreis zusammengesetzt. Eine Art Dorfversammlung von Chelo. Der älteste Mann im Kreis, mit einem großen Geschwür im Nacken, sichtlich von Krankheit gezeichnet, äußert sich zufrieden über die Radioschule im Dorf. Er lobt die deutsche Kindernothilfe, die sich hier mit Spenden beteiligt hat. Eine etwa 40-jährige Frau mit Zahnlücke erzählt davon, dass verschiedene Dörfer der Umgebung beim Bau des Schulhauses kooperiert haben. Einige haben Lehmziegel hergestellt und hierher gebracht. Viele haben mitgemacht. Wie weit die Schüler dieser Schule hier gekommen sind, darauf weist eine junge Frau mit einem kleinen schwarzen Kopftuch hin. Einige haben die weiterführende Schule abgeschlossen und kommen hierher zurück, um zu unterrichten. Viel Gutes ist für die Gemeinschaft geschehen, seit es diese Schule gibt, sagt sie mit zufriedenem Lächeln. Ganz links im Kreis sitzt eine Frau von vielleicht 25 Jahren und freut sich, dass auch die Eltern etwas dabei lernen. Die Kinder bringen ihr Wissen aus der Schule mit nach Hause, erzählt sie. Zum Beispiel berichten sie den Eltern vom Nutzen des Wunderbaumes Moringa, dessen Blätter viele Krankheiten heilen. Einer der jüngeren Männer erwähnt die nur knappe finanzielle Unterstützung der Regierung. Nur einige Stühle und Bänke habe sie zur Verfügung gestellt, obwohl der Bildungsminister zur Eröffnung hier war und Hilfe versprochen hatte. Umso mehr sei die Unterstützung der deutschen Kindernothilfe zu schätzen. Die Leute profitieren wirklich von Radio Chikuni, von den guten Programmen, die es ausstrahlt. meint ein Radiohörer aus Chelo. Das Unterrichtsprogramm Taonga Market gehört dazu. Und die Sendungen des Muganzubo-Zentrums für traditionelle Kultur, fügt der Mann im schwarz-weiß gestreiften Hemd hinzu. Außerdem die Programme, wo HIV und AIDS thematisiert werden. Das verändere das Leben hier. Diese Form der Kommunikation helfe den Menschen sehr. Zum Abschied singt und tanzt die Gemeinde von Chelo. Tag 3. Rückkehr nach Chikuni. Das Engagement der Gemeinde von Chelo für die Taonga Radioschule, die Kinder und das ganze Dorf erfüllt Tadeusz Widerski mit Freude. Genau darauf legt Radio Chikuni so großen Wert, auf die Mitarbeit der Bevölkerung. Well, this is a community radio station. Das ist ein Gemeinderadio. Wir glauben an die Community. Wir glauben, dass sie alle Fähigkeiten hat, die wir brauchen. Die Community ist voll involviert, von Anfang an. Sie hat bei der Gründung der Radiostation mitgewirkt. Über ein Jahr lang haben wir mit den Menschen gesprochen. Wir waren in 180 Dörfern, um herauszufinden, ob sie wirklich eine Radiostation wollen. Wenn ja, was für eine und wie sie sich daran beteiligen wollen. Nachdem wir alle Informationen und ihr volles Einverständnis zur Zusammenarbeit hatten, konnten wir mit dem Aufbau des Radios beginnen. Tadeusz streicht sich eine Haarsträhne aus der Stirn. Sicher lenkt er dann den Jeep auf dem unbefestigten Weg vorbei an Moringa-Bäumen, mit Zuckerrohr beladenen Ochsenkarren, vereinzelt grasenden Kühen, kleinen Stapeln mit Lehmziegeln. 2000 Menschen aus der Community wirken in verschiedenen Sendungen mit. Die Mitarbeiter des Radios haben sie ausgebildet. Es gibt sogenannte Listeners Clubs, Hörerclubs. Sie alle sind darin geschult worden, wie man Sendungen macht. Sie haben Aufnahmegeräte bekommen und bringen ihre Aufnahmen zu uns. Und die Radiomitarbeiter senden sie dann. Wir haben lokale Nachrichtensammler, die Neuigkeiten aus den Dörfern mitbringen. Die Leute wissen jetzt, was um Chikuni herum passiert. Das bringt sie alle einander näher. Tadeusz hat die Entwicklung von Radio Chikuni so klar vor Augen, dass er seine Gedanken wie gedruckt formuliert. Anybody who asks them, they would always say, this is our radio station, it's not Father Andrews or someone else. Jeder, der gefragt wird, sagt, das ist unser Radio, nicht das von Father Andrew oder irgendwem. Die Mitarbeit der Community und der Teamgeist bei Radio Chikuni machen einen unglaublichen Unterschied. Deshalb ist dieses Radio so erfolgreich. Ein älteres Pärchen steht am Wegesrand und winkt Tadeusz lachend zu. Tadeusz steigt aus und begrüßt Mr. und Mrs. Masuba. Die beiden kennen Tadeusz schon seit vielen Jahren. Herzliches Händeschütteln auf einer sandigen Anhöhe, die den Blick über die von Bäumen und Büschen bewachsene Landschaft des Chona-Districts freigibt. Der weißhaarige Mann mit weißem Oberlippenbart und offenem Lachen und seine ebenso gut gelaunte Frau zeigen stolz auf eine Solartrockenanlage. 2 Meter hohe sonnenbetriebene Metallöfen, in denen Gemüse und die vitaminhaltigen Blätter des Moringa-Baumes trocknen. Now have you seen the solar drives? They use the solar drives to dry vegetables. They have a big garden there, but we won't go there because it takes time. Auch in Chona hat die Dorfgemeinschaft eine Schule gebaut, in der die Kinder den Radiounterricht von Radio Chikuni verfolgen und vertiefen. Zum Nutzen des ganzen Dorfes, sagen auch die Masubas. Zum Schluss lädt Tadeusz seine alten Freunde noch zum großen Tonga Musikfestival ein, das am nächsten Tag beginnen soll. Okay. thank you for attending. Thank you for attending. Zurück in Chikuni. Die Siedlung rund um die Missionsstation ist voller fröhlicher Menschen. Auch die sechsfache Mutter Felicitas Nchimunya, die uns in ihr Haus einlädt, freut sich auf das große zweitägige Tonga-Konzert, das Radio Chikuni organisiert und überträgt. There will be good, a big, huge of people. There will be concert. Every year we attend for concert. Yes. There will be a lot of people actually. A thousand of them. More than that actually. Tausende Leute werden kommen und viele Musiker. Musicians. They are singing in Tonga. Sie singen in Tonga und spielen in verschiedenen Stilen des Tonga-Volkes. I like Kalindula. The songs are about. Felicitas mag vor allem Kalindula, einen Musikstil, der mit selbstgebauten Gitarren und Bässen gespielt wird. Beim Erzählen fängt die Frau im traditionellen, bodenlangen, bunt bedruckten Wickelrock an, ausgelassen zu tanzen. Die Songs sind voller wichtiger Themen. Wenn wir mal eine schlechte Ernte haben, dann wird davon gesungen, meint sie. Oder auch von HIV und Malaria. Felicitas rückt sich ihr schwarzes Kopftuch zurecht und zählt noch ihre Lieblingsbands auf. Wanu, Mashombe Blue Jeans. The other one is Green Mamba. Short Mazabuka, Chigome X-Base aus der Stadt Choma, die Chibwese Band und Green Mamba, inzwischen sehr erfolgreich in ganz Sambia. Und Mashombe Blue Jeans, die schon seit dem ersten Festival im Jahr 2000 dabei sind. Then the rest, at least, I don't know their names there. Yeah. Welcome to the Kose, ladies and gentlemen, sure welcome, boys and girls, Kose Tikuji Kuni. Malumba, Koki Akindawa, Wanda Kubona, Ibu Tonga, Wini Wini. Wanda Kubona, Chiba Kuzgira Mbali Mbali Omo, Kuliba Mutima, Kuliba Wenha, Tag 4 und 5. Das Tonga-Musikfestival von Radio Chikuni. Der Sender trommelt alle Radiomitarbeiter zusammen. Moderatoren im Studio, Bühnenmoderatoren, Stage-Manager, Techniker. 100 Bands im 10-Minuten-Takt an zwei Tagen. Da müssen die Mikrofone ständig neu eingerichtet werden. Die Abläufe müssen stimmen. Es wird mitgeschnitten, gefilmt, fotografiert und live gesendet. Der offene Platz hinter dem Radiogebäude füllt sich mit Menschen. Hinter der Bühne herrscht reges Markttreiben. Zuckerrohr und getrocknete Beeren werden angeboten. Getränke, Hausrat, Fußbälle, T-Shirts. Die Moderatoren machen Stimmung für die erste Gruppe, die Kasango Band. Die Musiker haben selbstgebaute Instrumente dabei. Gitarren mit Fahrradbremskabeln als Saiten und Kronkorken am blechernen Drumset. Sie spielen den Tonga-Musikstil Kalindula. Bei diesem Festival ist Musik der Tonga in 20 verschiedenen Kategorien zu hören. Von traditionellen Sprechgesängen und Worksongs über das Spiel auf dem Daumenklavier Kankobela oder dem Kürbiskordophon Kalumbu bis hin zu Sesa-Trommelmusik und Freestyle. Ja. Aha. Chironi basiga ba mama msabalira Oba himwanangu ba mama balira mjembere Minchogoga ibuzuba msabula yisa Die junge Radiomacherin Vanessa Mwemba Nchimunya, die drei Tage zuvor durch die Räume von Radio Chikuni geführt hat, ist beim Festival natürlich auch dabei. Und sie weiß, Tonga-Musik ist im Programm von Radio Chikuni ein sehr wichtiges Element. Our music policy here is that we play 50% locally produced traditional Tonga music. Unsere Musikpolitik besteht darin, 50% traditionelle Tonga-Musik zu spielen, die wir hier produziert haben. Die andere Hälfte teilt sich auf in 30% Musik aus ganz Sambia, dann noch 10% aus Afrika und die restlichen 10% entfallen auf internationale Musik. The 30% everything Zambian, from Reggae, Zambian Raga, Hip-Hop and also the old Zambian music. Die 30% sambische Musik sind Reggae, Raga, Hip-Hop und auch alte Stücke. Also eigentlich alles Mögliche aus Sambia. Außer ein paar Songs, die sich gegen den katholischen Glauben richten. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Wobei wir insgesamt mit unserer Musikpolitik eher liberal sind. Wir spielen sogar im Moment viel weniger katholische Musik und viel mehr weltliche. Denn wir sind mehr ein Radio für Menschen als für die Kirche. Wir haben auch Hörer, die nicht katholisch sind. Andere wiederum sind es. Und die weltliche Musik bringt alle zusammen. There are certain songs that you'd cut out. Most of them maybe would be insensitive to minorities. Manche Songs lassen wir aber weg, wenn sie sich etwa gegen Minderheiten richten oder wenn sie die Kirche und die Pfarrer erniedrigen. Solche Musik spielen wir nicht. Wenn es sich aber um einen Song handelt, in dem es um individuelles Fehlverhalten eines einzelnen Pfarrers geht, dann spielen wir den schon. So when you mutanya mujulun wabona no bana bangu. So when you mutanya mujulun wabona. So when you mutanya mujulun wabona no bana bangu. So when you mutanya mujulun wabona. Dagari wetenda gamulega utaye boguli bonene. Uti so when you mutanya mujulun wabona. Dagari wetenda gamulega utaye boguli bonene. Gai so when you mutanya mujulun wabona. So when you mutanya mujulun twabona balogwa namwe. So when you mutanya mujulun twabona. So when you mutanya mujulun twabona balogwa namwe. So when you mutanya mujulun twabona. Immer mehr Menschen strömen zur Open-Air-Bühne rund um den Sendemast von Chikuni Radio. Radiochef Andrzej Leśniara höchstpersönlich sitzt am Mischpult, das auf einer Tribüne aufgebaut ist, wo auch eine Jury sitzt, die die einzelnen Bands nach diversen Kriterien beurteilt. Die besten Bands werden zum Abschluss kleine Preise erhalten. Hin und wieder schaut Father Andrew durch ein Fernglas auf die gegenüberliegende große Bühne und ist froh, dass der Strom wieder fließt, der gerade provinzweit ausgefallen war. Well, I would say that the power supply is one of the biggest concerns, because you can't have a concert with 10,000 people without power supply. Die Stromversorgung ist eines der größten Probleme, denn ein Konzert mit 10,000 Menschen kann man nicht ohne Strom durchführen. Wir haben natürlich einen Notgenerator, aber dann müssen wir von hier aus ein riesiges Kabel bis zur Bühne ziehen, um den Strom dahin zu kriegen. Es gibt viele Herausforderungen. Um solch ein Event in der ländlichen Umgebung auf die Bühne zu bringen, braucht man auch Geld. Das Problem ist, dass viele Sponsoren in Sambia denken, dass Sponsoring darin bestehe, Caps und T-Shirts zu spenden. Das bringt uns aber kein Geld. Vom Geld der privaten Sponsoren und NGOs hängt immer wieder auch die Existenz des gesamten Radios in Chikuni ab. The problem is that, you know, when we start in January, we just don't know how much money. Wenn wir im Januar loslegen, dann wissen wir überhaupt nicht, wie viel wir zur Verfügung haben werden. Jedes Jahr fangen wir bei Null an und schreiben Projektvorschläge, um einige Gelder zu sichern. Aber man weiß nie. Bisher haben wir es geschafft, aber es ist harte Arbeit. To Sole Bands. Bei Radio Chikuni wird gearbeitet und es wird gefeiert. Beim jährlichen Musikfestival von Radio Chikuni steht die ganze Vielfalt der Tonga-Kultur im Fokus. My name is Maureen Lilanda, professional artist, vocalist, singer. Maureen Lilanda ist professionelle Sängerin und besucht das Chikuni-Festival aus drei Gründen. Sie möchte sehen, wie die sambische Kultur gepflegt wird. Sie verwendet in ihrer Musik auch traditionelle Klänge und lässt sich hier von den Besten inspirieren. Außerdem arbeitet sie als Jurorin für die National Music Awards. Maureen gefällt das authentisch Sambische an diesem Festival. Nicht so viele westliche Einflüsse, meint sie. Das schätzt sie sehr und wünscht sich, dass es solche Festivals auch in den anderen Teilen von Sambia gäbe. Die Namalesi Band. Das sind zwei Gitarristen und Sänger mit einem offenen Lachen auf den Lippen und viel Energie. Tadeusz Widerski ist stolz, dass Radio Chikuni hilft, diese Energie freizulegen und zu bündeln. Am Anfang wollten vor allem meistens die jungen Leute, dass wir europäische und amerikanische Musik spielen. Jetzt mögen sie vor allem ihre eigene Musik. Und das ist ein Ergebnis dieses Festivals. Nach den Konzerten, nachdem wir die besten Musiker und Bands gekürt haben, machen wir uns an die Aufnahmen und veröffentlichen immer mehr Tonga-Musik und spielen sie im Radio. Das wird jedes Jahr mehr. Es ist wunderbar zu sehen, dass alle zu den Konzerten kommen. Junge Menschen, Kinder und sogar sehr alte. Und jeder ist glücklich dabei. Falumba, Falumba, yeah. Falumba, yeah, yeah. Tausende Fahrräder liegen aufgestapelt am Rand des Platzes. Manche Menschen sind sogar bis zu 40 Kilometer zu Fuß zum Festival gekommen. Insgesamt sind es 10.000 bis 12.000. Zu den ganz Jungen gehören Sheila und Karen, zwei Teenager in Miniröcken und T-Shirts. Die eine mit langem Pferdeschwanz, die andere mit einer blonden Strähne in ihrer schwarzen Kurzhaarfrisur. Ausgelassen tanzen sie zur Musik der Festivalbands. It's important because it teaches us how to live with people, how to respect elders, our mothers, our grandfathers. Das Festival ist wichtig, sagt Karen, weil junge Leute hier lernen, wie man miteinander umgeht. Und auch, wie man die Kultur der Eltern und Großeltern respektiert. It is also important because we have to know our culture. Each person in the world or in our country have to know her or his own culture. Jeder Mensch in der Welt sollte seine eigene Kultur kennen, ist sich Sheila bewusst. Ohne Kultur ist man nichts. Man muss wissen, wo man hingehört und von den Alten lernen. Ohne sie sind wir nichts. Without them we are nothing. So that's all about our culture. Blind für weltweite Einflüsse sei man hier aber keinesfalls, fügt Vincent Nchimunya hinzu, einer der Musikexperten von Radio Chikuni. Okay, I would say globalization has come in and there are some things that we can kick out. Die Globalisierung gäbe es einfach. Manches sei nicht zu gebrauchen, anderes könne man behalten, sagt Vincent und schaut durch seine coole Sonnennickelbrille. Wir schauen einfach, was andere Kulturen zu bieten haben und was wir uns davon nehmen können. Dennoch versuchen wir, so viel wie möglich von unserer eigenen Kultur zu erhalten, sagt er. Mit ihrem Lokalradio, mit ihrem Chikuni-Radio, feiern die Menschen beim Tonga-Festival im Süden von Sambia ihre Kultur, ihre Musik, ihr Leben. Der 9-jährige Manyepa Chimwe mit seiner selbstgebauten, bunt bemalten Gitarre ebenso wie der 70-jährige Daumenklavierspieler Aaron Chenge. Und Kodinga Monga, Ein hochgewachsener Mann im strahlend orangefarbenen Hemd hält seine Band Hajanga Culture in der heißen Mittagssonne mit Trommel und Trillerpfeife auf Trab. My group is Hajanga Culture. My name is Godingo Monga. This kind of music I play is Tonga music, Sesa. Dieser Tonga-Musikstil heißt Sesa, erklärt Godinga. Das Stück handele davon, dass die Kinder ein besseres Leben haben sollen. Das, was wir jetzt tun, hilft uns in der Zukunft ein schöneres Leben zu haben, sagt er. Vom Festival ist Godinga begeistert. Hier spielen jede Menge Bands und viele Menschen kommen zusammen. Wir lernen voneinander und fügen das, was wir haben, zusammen, um die Entwicklung in der Südprovinz von Sambia voranzubringen. One thing for development for Southern Province. All of us are equal, all of us have the same voice, and let's cooperate, let's dialogue, let's find the best way that can help all of us to grow, to develop, to live happy and good life. Wir sind alle gleich, haben alle die gleiche Stimme. Lasst uns zusammenarbeiten, lasst uns zusammen reden, lasst uns den besten Weg finden, damit wir alle in ein glückliches und gutes Leben hineinwachsen. Ich glaube, das passiert bereits durch Radio Chikuni. Und darüber bin ich sehr glücklich. Wir wollen, dass jeder hier voller Leben ist. And I think this is happening because of Chikuni Radio. And I'm really, really happy about it. We want everybody to be here fully alive. Chikuni Radio in Sambia. Hörfunk unter Moringa-Baum. Ein Feature von Babette Michel. Mit der Journalistin Vanessa Mwemba Nchimunya, den Chikuni Radio Gründern Andrzej Leśniara und Tadeusz Widerski, dem Dorflehrer Crispin Simolimia Djembe und der Dorfgemeinschaft von Chelo. Außerdem mit Mr. und Mrs. Masuba aus Chona, Sheila, Karen und Felicitas Nchimunya aus Chikuni, Yvonne Ndaba vom Muganzubu Kalinder Kulturzentrum, dem Musikforscher Frank Wafer, der Sängerin Maureen Lilanda, dem Journalisten Vincent Nchimunya und Godinga Monga von der Band Hachanga Culture. Die Tonga-Musikaufnahmen stammen aus dem Archiv von Radio Chikuni. Es sprachen Claudia Mischke, Mareike Hein, Daniel Berger, Thomas Balu Martin und Martin Bross. Ton und Technik Gunther Rose und Katrin Fedora. Regie die Autorin. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2016.